Kopf über die Vergangenheit nach. Man kann nichts rückgängig machen. Alles ist endgültig vorbei. Ich greife in das Leben anderer ein. Ich füge anderen Schmerz zu. Was wäre passiert, wäre ich nicht da gewesen? Was wäre heute anders? Das werde ich niemals erfahren. Vergangen, vergangen, vergangen, Vergangenheit. Vergangen, vergangen, vergangen, Vergangenheit. Die Bilder vergangener Freundschaften, Leute, die mir nahe standen, dessen Freundschaften mir viel bedeuten, das ist nun alles vorbei. Menschen, dessen ich mich verändert habe und die mich beeinflusst haben, das ist alles zerbrochen, es bestehen keine Kontakte mehr. Vergangen, vergangen, vergangen, Vergangenheit. Vergangen, vergangen, vergangen, Vergangenheit. Man kann die Zeit nicht zurückdrehen, nicht nachträglich besser machen. Das bedrückt mich, fühle mich schuldig und machtlos. Ich versuche mich abzulenken und heule dann trotzdem. Ich kann das nicht beeinflussen, keiner versteht mich. Vergangen, vergangen, vergangen, Vergangenheit. Vergangen, vergangen.